Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist Psalm 119, Vers 105 bis 106. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Ich habe es schon einmal geschworen und will es auch halten. Deinen wunderbaren Gesetzen will ich gehorchen. Gott segne dieses Wort. Unser Weg und Licht. In diesem Psalm 119, das ist der längste von allen Psalmen im Alten Testament. Psalm 117 ist der kürzeste und Psalm 119 ist der längste. Lernen wir mehr über Gott als unser Weg und Licht. Und der Psalmist schreibt hier ganz klar, dass dein Wort eine Leuchte ist für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Was meint er damit? Worauf kommt es hier an? Es geht hier um Gottes Wort und unsere persönliche Beziehung zu Jesus Christus und dass wir eben uns an Gottes Weg und Licht halten, nämlich Gottes Wort. Und auch im nächsten Vers an Gottes Gesetzen. Ja, das sind die 10 Gebote zum Beispiel, dass wir uns daran halten. Und das ist eben die Einladung, das ist eine Herzensangelegenheit. Hier dieser Psalmist also ausdrückt und hier auch ausgedrückt wird, dass wir Gott nicht nur fürchten, sondern auch Gott vertrauen und zu Gott kommen mit offenen Herzen. Und er hilft uns dann, in unserer persönlichen Beziehung mit ihm zu wachsen, durch das Wort, ja, durch die Bibel, das Alte und das Neue Testament und eben auch vor allem, was uns unser Jesus Christus lehrt, im Neuen Testament. Ja. Und darauf kommt es an. Und wenn wir also Entscheidungen treffen zum Beispiel, so tun wir gut daran, also die 10 Gebote wahrzunehmen und damit fängt das ja auch alles an und dann eben zu verstehen, was uns unser Jesus Christus zeigt, ja, in seinem Wirken und Tun und vor allem seine Lehren, was er uns lehrt und gelehrt hat im Neuen Testament. Darauf kommt es an. Und so können wir in unserer persönlichen Beziehung mit ihm wachsen, tagtäglich in Gottes Wort. Ja, das kann auch eine Zeit dauern, dass wir uns auch daran gewöhnen, aber irgendwann mit Gottes Hilfe, durch den Heiligen Geist, der uns ins Herz spricht, wenden wir uns mehr und mehr dem Wort zu und uns mehr und mehr der Sünde ab. Ja, also wenn wir etwas Gott versprechen wollen, dann ist das besser so zu verstehen, dass wir uns Gott unterordnen, ja, und ihn um Hilfe bitten und aufsuchen. Und er hilft uns. Und das geht eben nur durch die Person des Heiligen Geistes, die uns unser Jesus Christus Jesus Christus geschickt hat. Und uns in und durch das Wort leitet. Also der Heilige Geist spricht in unser Herzen, leitet uns durch die ganze Bibel, ja, tagtäglich. Und je mehr wir uns in der Bibel befinden und auffassen, umso mehr und mehr verstehen wir Gottes Wort auch. Und der Heilige Geist hilft uns, Gottes Wort zu verstehen. Und somit ist unser Weg und unser Licht da, in und durch Jesus Christus. Und durch sein Wort, durch die Bibel. Und darauf kommt es an. Und lieber Jesus, wir danken dir, dass du unser Weg und unser Licht bist und hier in diesem Psalm 119 uns dir deine Wahrheit gibst, dass dein Wort eben ein Leuchte ist für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und wir tun gut daran, uns dir unterzuordnen und du hilfst uns in all diesen Angelegenheiten. Und wir sind von ganzem Herzen dankbar, dass du in und durch dein Wort uns in unsere Herzen hinein sprichst. Und wir danken dir für dein Wort. Wir beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.